نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله meine lieben Schwestern. Wir machen weiter mit der Lektion 30, welche auch der Juz 30 ist. Surah An-Naba, die Kunde. بسم الله الرحمن الرحيم Im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون Wonach fragen sie sich? Nach der gewaltigen Kunde? Über die sie sich uneinig sind? Keineswegs, sie werden es noch erfahren. Abermals keineswegs, sie werden es noch erfahren. Was ist die Kunde, über die hier gesprochen wird, über die die Menschen sich uneinig sind? Diese Kunde ist das Kommen des Tages der Auferstehung, das Jenseits. Dass der Tag der Auferstehung gewiss und sicherlich eintreten wird, darüber haben die Menschen immer schon die verschiedensten Ansichten gehabt. Die einen verleugnen es ganz und gar, die anderen glauben vielleicht daran, aber mit so viel Zweifeln behaftet, dass es wirklich keinen Einfluss auf ihr Verhalten, auf ihr Leben hat. Die sagen dann solche Dinge wie, auch wenn es passiert oder wenn es überhaupt irgendwann mal passiert, dann werden wir zu unserem Herrn zurückkehren und auch nur Gutes vorfinden. Also haben eine selbst zusammengebastelte Annahme darüber, wie und was überhaupt passieren wird. Allah sagt keineswegs, sie werden es bald alle erfahren. Die Leugner, die im Zweifel darüber sind, allen wird sie klar und deutlich vor Augen erscheinen. Die Stunde wird gewiss eintreten. Die Stunde wird gewiss eintreten. Das wird auch das Hauptthema eigentlich des ganzen Korans, mehr oder weniger. Aber gerade in diesem letzten Juz werden wir das immer wieder nachdrücklich nochmal dargelegt bekommen, dass die Stunde wahrhaftig sein wird und wahrhaftig eintreten wird. Haben wir nicht die Erde zu einer Lagerstatt gemacht? Also wenn ihr Glauben an das Jenseits erwerben wollt, dann schaut euch die Schöpfung an. Schaut euch an, wie Allah alles im Diesseits schon für euch erschaffen hat. Kann dieser selbe Herr das Jenseits nicht herbeibringen? Haben wir nicht die Erde zu einer Lagerstatt gemacht und die Berge zu Pfählen? Und wir haben euch als Paare erschaffen. Also wenn alles in Paaren erschaffen ist, also auch die Menschen und sogar die Pflanzen, wie jetzt mittlerweile auch bekannt ist, dass auch unter Pflanzen männliche und weibliche Pflanzen vorhanden sind, dann soll dieses Diesseits kein Partner, kein Paar sein mit dem Jenseits. Und wir haben euren Schlaf zum Ausruhen gemacht und wir haben die Nacht zum Kleid gemacht. Und wir haben den Tag zur Lebensführung gemacht und wir haben über euch 7 feste Himmel aufgebaut. Also Nacht und Tag sind ja auch wieder ein Paar. Wenn wir wach sind und aktiv sind und dazu ist das Paar dann der Schlaf, was genau das Gegenteil ist, genauso der Tod hat als Paar das Leben. Und nach dem Tod wird wieder ein neues Leben da sein, worüber Allah uns noch gleich berichten wird. Und wir haben den Tag zur Lebensführung gemacht und wir haben über euch 7 feste Himmel aufgebaut. Und wir haben einen hell, glühenden Leuchtkörper gemacht und wir haben von den Regenwolken sich ergießendes Wasser herabkommen lassen, um damit Korn und Gewächse hervorzubringen und dicht bestandene Gärten, der also aus der Erde, die an sich erstmal leblos wirkt, daraus lebendige, wachsende Pflanzen und Gewächse hervorbringen kann, die uns ernähren. Und das nur dadurch, dass er Wasser vom Himmel herabsendet, kann dieser selbe Herr nicht die Menschen wieder auferwecken, die er zum ersten Mal erschaffen hat? Gewiss, der Tag der Entscheidung ist eine festgesetzte Zeit. Der Tag, da ins Horn geblasen wird und ihr in Scharen herkommt. Und da der Himmel geöffnet und dann zu Toren wird. Also man wird nicht eine nach dem anderen aus den Gräbern erwachen, sondern Allah wird also befehlen, dass ins Horn geblasen wird und die Menschen werden in Scharen aus den Gräbern hervorkommen. Und der Himmel geöffnet und dann zu Toren wird und da die Berge versetzt und dann zu einer Luftspiegelung werden. Also die Berge werden ja zermalmt werden und dann wird natürlich unglaublich viel Staub entstehen. Ihr müsst euch mal diese Mengen von Staub vorstellen, die es dann geben wird, wie viel das wohl sein muss. Gewiss, die Hölle ist ein Hinterhalt. Mit Hinterhalt ist hier gemeint, das Wort, das hier gebraucht wird, inna jahannama kanat mirsada. Hinterhalt, also sie liegt in Lauerbereitschaft, sie lauert ihren Opfern auf. So, das bedeutet dieses Wort. Allah beschütze uns. Gewiss, die Hölle ist ein Hinterhalt. Sie lauert also schon bereits für diejenigen, die das Maß an Frevel überschreiten. Eine Heimstatt, lange Zeiten darin zu verweilen. Sie werden darin weder Kühlung noch Getränk kosten, außer heißem Wasser und stinkender Brühe, als angemessene Vergeltung. Wir haben ja im Koran auch schon gelesen, diese Brühe, die ihnen als Kost, als Trank gegeben wird, Allah möge uns alle davor bewahren, diese Brühe wird nämlich die sein, die Flüssigkeit, die aus den Wunden der Höllenbewohner laufen wird und dann an einem bestimmten Platz gesammelt wird, und das wird ihnen dann wieder zugeführt werden als Trank und als Verköstigung. Als angemessene Vergeltung. Sie erwarteten ja niemals eine Abrechnung. Und wenn jemand die Abrechnung niemals erwartet, wie muss dann sein Verhalten auch sein? Überlegt mal. Und erklärten unsere Zeichen hartnäckig für Lüge. Doch alles haben wir schriftlich erfasst. Jeder Schritt, jede Tat, jedes Greifen, jedes Wort, alles ist schriftlich erfasst worden. Es gibt kein Entrinnen von dem, was man selber an Werken fabriziert und gemacht hat. Man muss dem entgegenstehen, was man vorausgesendet hat. So kostet, wir werden euch nur die Strafe mehren. Das ist an sich schon eine Strafe, dass die Strafe immer mehr sein wird oder gemehrt werden wird. Es gibt also kein Gewöhnen an die Schmerzen oder an die Strafe. Jedes Mal, wenn man sich vielleicht daran gewöhnt hat, wie wir es im Diesseits ja kennen, dass man sich an gewisse Dinge gewöhnen kann, auch wenn sie wirklich schrecklich sind. Aber da wird es kein Gewöhnen geben. Jedes Mal, wenn man eine bestimmte Gewöhnstufe erreicht hat, wird es wieder gemehrt werden. Allah möge uns davor bewahren. Das ist die Strafe für hartnäckiges Verleugnen und für die Abrechnung zu verleugnen und sie als Lüge zu bezeichnen. Wir werden euch die Strafe nur mehren. Und andererseits haben wir dann gewiss, für die Gottesfürchtigen wird es einen Ort des Erfolgs geben, umfriedete Gärten und Rebstöcke und prächtige, gleichaltrige weibliche Wesen, und ein stets voller Becher. Weder hören sie darin unbedachte Rede noch Lüge. Dies als Belohnung von deinem Herrn, als hinreichende Gabe, dem Herrn der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist, dem Allerbarmer. Sie verfügen nicht darüber, vor ihm zu reden. Ja, in Dunja, im Diesseits, sagt man manchmal, was man will, vor wem man will, über wem man will. Auch über die Religion schimpft man manchmal, weil man unzufrieden ist, weil man irgendwas nicht verstanden hat. Und wir trauen uns unglaublich viel zu sagen, als ob keiner uns zur Rechenschaft ziehen würde, aber an jenem Tag, wenn man vor dem Allbarmherzigen stehen wird, ja, da wird man nicht diese Verfügung bekommen, reden zu können, reden zu dürfen, und man wird auch nicht den Mut haben, dort zu sprechen. Sie verfügen nicht darüber, vor ihm zu reden, am Tag, da der Geist und die Engel in Reihe stehen. Sie werden nicht sprechen, außer wem der Allerbarmer es erlaubt und wer Richtiges sagt. Dies ist der wahrhaftig eintreffende Tag. Wer nun will, nimmt zu seinen Herrn eine Heimkehr. Wir warnen euch ja vor naher Strafe am Tag, da der Mensch schauen wird, was seine Hände vorausgeschickt haben. Und der Ungläubige sagen wird, o wäre ich doch Erde. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Warum? Weil er die Abrechnung nicht erleben will. Er will für seine Taten nicht Rechtfertigung oder verantwortlich dastehen, weil er weiß, was er vorausgeschickt hat. Und es ist ihm lieber, Staub zu sein, tot, verwest, weg zu sein, als vor Allah zu stehen und seinen Taten entgegenschauen zu müssen und die Strafe von Allah entgegennehmen zu müssen. Vor diesem großen Tag der Reue ist es nicht klüger, dass man hier und da seine eigene Neigung, seine eigene Lust und Laune mal opfert und das tut, was richtig, wertvoll, anständig, fromm, gerecht, barmherzig und einfach besser ist. Allah möge uns zu dem leiten, was er liebt, was ihn zufrieden macht, und uns vor dem bewahren, was uns diese großen Tag der Reue einbringen wird. Allah möge uns davor beschützen. Surah An-Nazi'at, die Entreißenden, Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. Bei den mit Heftigkeit Entreißenden und den leicht Herausziehenden und den unbeschwert Dahingleitenden, den allem Vorauseilenden, den eine Angelegenheit Regelnden, am Tag, da das Zittern einsetzt. Also Allah schwört hier, das sind die Engel, die bei ihren verschiedenen Tätigkeiten beschrieben werden. Mit Heftigkeit entreißen sie die Seelen der Nichtgläubigen, der verwerflichen Menschen, den leicht Herausziehenden. Sie können die Seele der Menschen auch mit Leichtigkeit herausziehen. Wir hoffen, dass es für die Gläubigen so sein wird. In Hadithen erfahren wir, dass es für die Gläubigen so ist. Und sie regeln also somit die Angelegenheit, den Befehl Allahs mit aller Leichtigkeit. Sie gleiten unbeschwert dahin, sie regeln alles prompt und pünktlich. Das sind die Engel von Allah. Man sieht nur Harmonie in ihrem Benehmen, in ihrer Handlung. Sie eilen, sie gehorchen sofort. Sie tun so, wie es geboten wird. Genauso, nicht anders, nicht weniger, nicht mehr. Und deswegen sehen wir in der ganzen Schöpfung wirklich eine Harmonie, eine Einigkeit von den Sternensystemen bis hin zur kleinsten Zelle in unserem Körper. Die Tiere, die Vögelschwärme, alles läuft perfekt, sieht schön aus, ist harmonisch, alles zu seiner Zeit. Es beruhigt die Augen, wenn man es anschaut, es erfreut das Herz. Ja, das Rauschen des Meeres beruhigt einen, obwohl es unglaublich laut sein kann. Aber es ist ein schönes Geräusch, es beruhigt einen. Wenn man jetzt aber auf große Menschenmengen schaut, stellt euch irgendeine große Masse von Menschen vor, gibt das einem Ruhe, gibt das einem Beruhigung? Nein, vor allem da nicht, wo sie nicht auf Allahs Gebote hören, wo sie jeder Einzelne ihren eigenen Neigungen folgen, tun, was sie gerade wollen, wozu sie gerade Lust haben, dann verbreiten sie nicht besonders große Harmonie. Nein, sie sind wirklich nicht wie die Engel, gemeinsam, voller Elan, gerne bereit, Allah zu gehorchen. Nein, Ruhe, wahrhaftige Ruhe finden wir in dem Gehorsam Allah gegenüber. Wenn wir das tun, wozu er uns erschaffen hat, wenn wir unsere Organe, unsere Sinne, unseren Körper, unsere Fähigkeiten dafür benutzen, wozu er sie erschaffen hat. Er ist der Schöpfer und er weiß, warum er uns auf diese Art und Weise erschaffen hat, warum er uns Auge, Gehör, Hand, Verstand, all diese Dinge gegeben hat, damit wir seine Zufriedenheit finden, damit wir die Wahrheit erkennen und nicht damit wir sie mit unseren niederen Neigungen verschwenden. Am Tag, da das Zittern einsetzt, das ist wieder der Tag der Auferstehung, und das nächste Zittern hinterher folgt, also ein Beben wird nach dem anderen Beben sein, bis alles vernichtet wird. Es wird also kein Abklingen oder kein Abnehmen des Bebens geben, sondern eins kommt nach dem anderen. Gewisse Herzen werden an jenem Tag beunruhigt klopfen und ihre Blicke werden demütig sein. Sie sagen, sollen wir denn wirklich aus den Gräbern zurückgebracht werden, wenn wir zu verrotteten Knochen geworden sind? Sie sagen, das wäre dann eine verlustreiche Wiederkehr. Also dann würden wir wirklich im Nachteil sein, weil jeder Mensch weiß, was er eigentlich vorausgeschickt hat. Es wird nur ein einziger, erschreckender Schrei sein. Und sogleich sind sie auf der Oberfläche. Also für Allah ist die Auferstehung der gesamten Menschheit nicht mal so schwer wie ein einziger, erschreckender Schrei. Es wird auch nicht mehr nötig sein. So wie ein einziger, erschreckender Schrei ist, und sogleich sind sie auf der Oberfläche, so schnell, so leicht wird das sein. Ist zu dir die Geschichte Musas a.s. gekommen, als sein Herr ihn im geheiligten Tal Tur rief, also ein bestimmter Ort, der für diese bestimmte Aufgabe, nämlich die Ernennung dieses neuen Propheten, ernannt worden war, ein heiliges Gebiet, ein besonderes Gebiet, weil es eine besondere Aufgabe war, weil es eine besondere Auszeichnung war für diesen Propheten Musa a.s. Und Allah lehrte ihn da auch, wie er oder was er auch als Botschaft weiter verbreiten sollte, geh zu Pharaon, denn gewiss, er überschreitet das Maß an Frevel. Und dann sag, hast du nicht den Wunsch, dich zu läutern und dass ich dich zu deinem Herrn rechtleite, so dass du gottesfürchtig wirst? Also, wenn jemand die Wahrheit von Allah erhält und die Gelegenheit, über den Dien zu sprechen, dann soll er auch für alle Wohlwollen entgegenbringen. Und selbst wenn das die größten Frevler sind, man muss wünschen, dass auch diese größten Frevler ihre Rechtleitung zu Allah zurückfinden. So wie Musa a.s. hier also belehrt wird, das geht zu Pharaon, der schon einiges an Verbrechen auf seine Schultern getragen hat zu diesem Zeitpunkt, von wegen Versklavung fremder Völker und von Ermordung von kleinen Kindern und. Aber geh sogar zu diesem Menschen und wünsche ihm und sage das auch, dass du ihm Gutes willst. Willst du dich nicht läutern, soll ich dich nicht rechtleiten, so dass du gottesfürchtig wirst. Das heißt also auch für diejenigen, die eine Gelegenheit haben, Dawah zu machen, diese Fähigkeiten, diese Arbeit machen können, dann sollen sie auch, wenn sie mal mit jemandem zusammenkommen, der vielleicht sehr tyrannisch ist, ob jetzt zu großen Menschenmassen oder nur zu den Menschen, die in seiner Macht stehen, oder sehr frech wird oder sehr herablassend sich benimmt, dann soll der Da'i, derjenige, der zu Allah einlädt, das auch für eine kurze Zeit aushalten. Er soll so viel Geduld und so viel Standhaftigkeit mitbringen, dass er das auch aushält, sich nicht persönlich angegriffen fühlt oder sagt, nee, das mache ich nicht mit, mit mir lasse ich nicht so reden. Man sollte sich nicht erniedrigen, aber für die Aufgabe Allahs soll man auch Standhaftigkeit zeigen und auch aushalten, wenn jemand mal so ist, denn vielleicht lässt er sich ja doch recht leiten. Vielleicht wusste er nicht oder vielleicht wurde es ihm noch nie so auf diese Art und Weise erklärt oder es gibt viele Gründe. Wir haben in unserer Geschichte viele Beispiele von Menschen, die in ihrer Ablehnung zum Islam sehr, sehr verhärtet waren. Schaut mal auf Umar radiallahu an und viele, viele andere, dann aber, als sie rechtgeleitet wurden, umso größere Stützen für den Islam waren. Wir wissen nicht, in wem wie viel Khair und Gutes verborgen ist. Unsere Aufgabe als Mensch ist, die Botschaft weiterzubringen, an den Mann zu bringen. Was er mit dieser Botschaft dann macht, ist seine Sache. Die Rechtleitung obliegt Allah. Aber wegen dem Frevel oder wegen der herablassenden Art von jemandem zu sagen, nee, dem erzähle ich jetzt nichts mehr oder der kann eh nicht rechtgeleitet werden, der hat es nicht verdient, der hat nicht verdient, dass ich Gutes für ihn will, das ist eine falsche Herangehensweise. Und so verbreitet sich die Religion nicht. Wir haben ja im Koran sogar schon gelesen, in Surah Taha, wie Allah Musa und Harun a.s. gebietet, das geht zu Pharaon und spricht zu ihm ein mildes Wort. Wenn ihr euch erinnert, wir haben das gelesen, also ein mildes Wort mit einem der größten Tyrannen der Menschheit. Ja, warum? Weil vielleicht lässt er sich ja doch ermahnen. So wird den Menschen gelehrt. Allah wusste, dass Pharaon sich nicht wird ermahnen lassen. Allah wusste das vorher auch schon, aber er lehrt hier den Propheten, wie man diese Da'wah richtig macht. Was ist die richtige Art und Weise? Und dann auch dieser Punkt, dass ich leite dich zu deinem Herrn, auf dass du gottesfürchtig wirst. Dass man den Menschen auch lehrt, dass er Allah fürchten soll und nicht den Da'i selber fürchten soll. Wir sind nicht als Aufpasser, als Bespitzler sogar manchmal zu den Menschen gesandt worden, dass wir jetzt aufpassen, ob sie auch das wirklich umsetzen, was wir ihnen beigebracht haben, ob sie denn wirklich auch genauso sind, wie wir es ihnen befohlen haben. Nein, wir sind dafür nicht gekommen, sondern unsere Aufgabe ist, die Botschaft zu überbringen, wenn wir das sogar auch überhaupt können und vermögen. Dafür muss man ja natürlich auch wissen, was die Botschaft überhaupt sagt, inwiefern sie auf den zutrifft, der gerade dein Gesprächspartner ist. Das sind viele Dinge, die beachtet werden müssen, damit man auch keine Fehler macht, damit man nicht eine falsche Information weitergibt und damit man viele Fehler halt nur mal so vermeidet. Wenn das alles dann gegeben ist, dann ist die Aufgabe nur das Überbringen, das Beraten, das Gute wollen, das Weiterhelfen, für jemanden da sein. Aber dass die Menschen anfangen, dich zu fürchten und sagen, oh Gott, da kommt er wieder, komm, schnell macht den Koran auf und tut so, als ob ihr lest. Oder da kommt die und die, schnell tut die Sachen weg, damit sie nicht seht, dass wir uns mit etwas beschäftigen, was nicht so religiös ist. Das darf eigentlich nicht passieren. Die Menschen sollen mit Allah verbunden werden. Die Menschen sollen zu Allah geführt werden und nicht zu uns als Personen, als Menschen. Sogar noch nicht mal als Institution. Falls einer von uns eine Schule hat oder sonst was, dann ist das sehr gut. Man bietet gerne an, ihr könnt gerne hier lernen. Aber dass sie das als Ziel empfinden und darüber hinaus Allah vergessen, das ist ein Extrem, das darf nicht passieren. Das sind alles Mittel, jeder hat verschiedene Wege, Religion zu erlernen, Frömmigkeit zu üben, gute Gesellschaft zu finden. Das sind alles Mittel. Das eigentliche Ziel ist immer, den Weg zu Allah zu finden, die Menschen, die Herzen der Menschen mit Allah zu verbinden, ihn zu fürchten, ihn zu lieben, sich für ihn ändern zu wollen, seine Zufriedenheit erstreben. Das ist das Ziel des Gläubigen. Und das ist auch das Ziel somit desjenigen, der zu Allah, zum Dien, zur Religion einlädt. Da zeigte er ihm das größte Zeichen. Wir wissen, Musa a.s. wurden viele, viele Wunder mitgegeben. Er aber erklärte es für Lüge und widersetzte sich. So hat sich Pharaon benommen. Hierauf kehrte er den Rücken und ging eilig weg. Da versammelte er das Volk und rief dann aus. Er sagte, ich bin euer höchster Herr. Das war die Einstellung von Pharaon. Dass alle müssen mir gehorchen, über mich gibt es nichts Höheres. Da ergriff Allah ihn als warnendes Beispiel für das Jenseits und das Diesseits. Darin ist wahrlich eine Lehre für jemanden, der gottesfürchtig ist. Seid etwa ihr schwerer zu erschaffen oder der Himmel? Er, Allah, hat ihn aufgebaut. Er hat seinen höchsten Teil emporgehoben und ihn dann zurechtgeformt. Und er hat seine Nacht finster gemacht und seine Morgenhelle hervorkommen lassen. Und die Erde, er hat sie danach hingebreitet. Er hat aus ihr Wasser und ihre Weide hervorkommen lassen. Und die Berge, er hat sie fest gegründet. Dies als Nießbrauch für euch und für euer Vieh. Also nicht nur die Menschen wurden versorgt, sondern auch die, wir können sagen, die Bediensteten der Menschen, das Vieh, das Nutzvieh. Auch dafür wurde Nahrung und die bestimmten Lebensumstände geschaffen, damit dieses Vieh uns dann wieder nützen kann. Wenn dann der größte, überwältigende Umsturz kommt, am Tag, da der Mensch das bedenkt, worum er sich bemüht hat. Was für eine Aja. Am Tag der Auferstehung wird der Mensch woran denken? Was wird er bedenken? Worum habe ich mich eigentlich so bemüht? Was waren meine Interessen im Diesseits? Was habe ich so gemacht? Was waren so meine Sorgen? Wofür habe ich mich so angestrengt? Oder wofür habe ich mich mehr angestrengt? Mein Geld, meine Zeit, meine Talente, meine Energie, worin habe ich das vor allem investiert? Waren das Dinge des Jenseits oder waren das Dinge, die nur mit dem Diesseits zu tun hatten? Da wird der Mensch dem gedenken, worum er sich bemüht hat. Und zum Erscheinen gebracht wird der Höllenbrand für jeden, der sieht. Was denjenigen angeht, wer das Maß an Frevel überschritten und das diesseitige Leben vorgezogen hat, auch eine wichtige Frage. Was ist mir wichtiger, das Jenseits oder das Diesseits? Und wofür, wenn etwas wichtiger ist, dann gibt man dafür auch mehr Zeit, Energie, Bemühung. Wofür bemühe ich mich mehr, für das Jenseits oder für das Diesseits? Ja, rechnet mal wirklich aus, wie viel Zeit, wie viel Geld, Energie, Interesse, Sorgen, Forschung, Bemühung ihr jeweils für das eine und jeweils für das andere investiert. Weil diejenigen, die das Jenseits nicht bevorzugt haben, sondern was haben sie bevorzugt? Das Diesseits. Das war für sie besser, erstrebenswerter als das Jenseits. Für die wird es dementsprechende Behandlung geben. Was nun diejenigen angeht, wer das Maß an Frevel überschritten und das diesseitige Leben vorgezogen hat, gewiss, so wird der Höllenbrand ihm Zufluchtsort sein. Was aber jemanden angeht, der den Stand seines Herrn gefürchtet und seiner Seele die bösen Neigungen untersagt hat, also wer gefürchtet hat, sich darum gesorgt hat, dass er irgendwann vor Allah stehen wird und Allah wird ihn danach fragen, was hast du gemacht? Was hast du mit all dem getan, was ich dir gegeben habe? Hast du denn im Mindesten die Pflichten erfüllt? Und um die Pflichten zu erfüllen, ist es notwendig, die Neigungen zu kontrollieren. Beim Fasten dürfen wir nun mal nicht essen. Beim Gebet dürfen wir nicht sprechen und auch nicht essen. Man muss stehen, wenn Allah sagt, steh. Man muss sich verbeugen, wenn Allah sagt, verbeuge dich. Man muss sich vor Allah niederwerfen, wenn Allah sagt, jetzt ist die Zeit, sich niederzuwerfen. Man muss die Neigungen kontrollieren. Schaut mal, was sind Neigungen? Sich ausruhen wollen, essen, Speise und Trank. Dann gibt es die sexuellen Neigungen. All diese ganz zu untersagen, das will Allah von uns auch nicht. Das steht nirgendwo. Wir dürfen all diese Dinge benutzen und uns auf einer bestimmten Grenze hin darüber auch freuen und genießen. Essen und Speisen und esst und trinkt von dem, was halal und rein und gut ist. Alles kein Problem, aber eben in den Grenzen Allahs mit Kontrolle. Ab dem Zeitpunkt, ab der Grenze, wo Allah sagt, hier ist Stopp, das dürft ihr jetzt nicht mehr essen, das ist nicht in Ordnung, das ist haram, das ist untersagt, Alkoholgenuss geht nicht, außereheliche Beziehungen geht nicht, ihr müsst heiraten, wenn ihr bestimmte Beziehungen pflegen wollt, all diese Dinge gilt es zu beachten, denn einfach nur den Neigungen zu folgen und noch schlimmer zu leben, als das Vieh lebt, dafür hat Allah den Menschen nicht erschaffen. Und dementsprechend wird man ja dann auch belohnt bei Allah, so wird der Paradiesgarten ihm, also solch einem Menschen, Zufluchtsort sein. Sie fragen dich nach der Stunde, wann sie bloß feststehen wird. Was hast du über sie zu erwähnen? Zu deinem Herrn ist ihr Endziel, also das endgültige Wissen über die Stunde, den Termin der Stunde, das ist nur bei Allah. Und darum geht es auch überhaupt nicht, denn der Mensch stirbt und dann ist seine Zeit, wo er Taten tun kann, sowieso vorbei. Deswegen, ihr werdet letztendlich zu Allah zurückkehren. Wann die Stunde ist, das ist ein anderes Thema. Dass die Stunde aber kommt, das steht fest und ihr werdet euch vor Allah rechtfertigen müssen. Du bist nur ein Überbringer von Warnungen für jemanden, der sie fürchtet. Am Tag, da sie sie sehen, wird ihnen sein, als hätten sie nur einen Nachmittag verweilt oder seinen dazugehörigen Vormittag. Das haben wir jetzt auch schon einige Male im Koran gelesen, dass im Jenseits uns das gesamte Leben im Diesseits wie der Teil eines Tages erscheinen wird. Dann ist es doch von Frömmigkeit und Intelligenz, dass man diesen Teil des Tages, dieses kurze Leben, so maximal so viel davon, wie es nur möglich ist, investiert in das eigentliche Leben im Jenseits.